Beim Betreten des Saales trinken wir Sand aus riesigen Urnen, bis sich die Zeit bewegt. Schreitend ziehen schwindelnde Gemälde vorbei, wir überqueren eine dunkle Schwelle, auf der anderen Seite Fische und Schalentiere, schwarz wie Blei. Im öden Raum auf dem Plakat hinter dem Vorhang suchen sie verlassene Muscheln, die anderen nicken fremd. Ich weiß nichts davon, atme graue Luft, kein Erklären, bin allein. In dieser taubstummen Welt regiert das Schweigen. Rauschen Muscheln vorbei, klickern die Leere ein, mit Augenschuss am Wetzelloch sammeln sich die stillen Stimmen der einsamen Nacht und machen mir Angst. Auf dem Plakat im öden Raum suchen sie mich.